Vorwort: Angela Deutscher und Mehmet Özdemir, ein deutsch-türkisches Liebespaar, werden terrorisiert. Kunden ihres Lebensmittelgeschäfts geraten in Gefahr. Constanze Zeigen wird Opfer einer Vergiftung. Ihr Lebenspartner, Privatdetektiv Patrick Reich, ermittelt. Die Hauptpersonen dieser Geschichte sind: Angela Deutscher verliebt sich in Mehmet. Das hat Folgen. Markus Rache, Ex-Freund von Angela. Will er um jeden Preis Angela zurückholen? Mehmet Özdemir, Inhaber eines Lebensmittelgeschäfts mit Imbiss. Wer will ihn ruinieren? Achim Maske, Vermögensberater von Mehmet und Stammkunde. Verdient er das Vertrauen seiner Kunden? Patrick Reich, Detektiv in Berlin. Er hat Angst um Constanze. Constanze Zeigen, Lebensgefährtin von Patrick. Sie kommt in Lebensgefahr. Ort der Handlung: Berlin, Bergmannstraße in Kreuzberg.